wollen heute noch mal ein bisschen was für unser Technik-Ressort tun, indem wir mal was fürs Auto besprechen wollen, und zwar eine Anhängerkupplung, weil wir haben gestern eine gemeinsam eingebaut. So, und da fange ich schon an, mich aufzuregen. Das ist nämlich das Grundproblem. Ist dir schon mal aufgefallen, dass jedes Auto, ganz egal wie teuer es das ist oder billig das ist, mit einem Autoradio ausgerüstet ist? Das ist mir durchaus aufgefallen. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass jedes Auto mittlerweile an der Sonnenblende vom Beifahrersitz einen Schminkspiegel hat? Da bin ich mir nicht sicher, ob das jedes hat. Ich habe sogar einen Schminkspiegel auf der Fahrerseite. Ja, weil du ein Frauenauto hast, das ist klar. Das ist genau umgekehrt. Aber ist dir das mal aufgefallen? Jedes Auto, ganz egal, ob man gerne Musik hört oder ob man sich gerne schminkt, ist damit ausgestattet. Kein Auto oder beziehungsweise nur sehr wenige Autos haben werkseitig eine Anhängerkupplung. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht, warum man Autos grundsätzlich mit Radios ausrüstet, aber nicht mit der viel, viel wichtigeren Anhängerkupplung. Also man kann ja nicht ausschließlich von sich auf andere schließen, und es ist auch eine optische Frage und es ist auch einfach eine Frage des Einparkens für viele Menschen, und es ist aber eine Frage, braucht man das? Es gibt Menschen, die kommen vollkommen ohne Anhängerkupplung aus. Nicht jede Hausfrau möchte auch irgendwie Baumaterialien fahren und abholen und Zementsäcke über sich transportieren und abladen und dann wieder irgendwelche Stahlschrottteile holen und zum Schrott bringen und verkaufen. Also das betrifft einfach nicht jeden. Und deswegen kann man davon nicht ausgehen. Ja, aber ein Auto gehört ja im Laufe eines Autolebens möglicherweise auch mehreren Personen und muss deswegen auch auf verschiedene Ansprüche ausgerichtet sein. Du kannst ja auch den Sitz bei jedem Auto nach vorne und nach hinten schieben. Das ist ja nicht auf eine Person so festgeschweißt. Genau, und deswegen kann derjenige, der fähig ist, größere Mengen an Zement, Schrott, Schüttgut oder Pellets zu fahren, bei sich auch eine Anhängerkupplung selbst einbauen, wenn er dazu fähig ist. Obwohl, da möchte ich gleich eins vorwegnehmen. Es ist nicht einfach nur eine handwerkliche Tätigkeit, wie man sie kennt. Es gibt Menschen, die kommen gut mit Elektrik zurecht und verlegen gern Kabel und Rohre und solche Dinge. Ja. Es gibt andere Menschen wiederum, die gerne lackieren oder die versuchen ästhetisch sich am Auto auszuagieren, indem sie irgendwelche Anbauteile daran anbringen, die meistens die Optik zum Negativen häufig auch mal hin verändern. Aber das ist jetzt nun auch eine Szenefrage, da will ich mich jetzt nicht einmischen. Das Einbauen einer Anhängerkupplung, einer 13-poligen, wie wir das getan haben, erfordert ein umfassendes Paket an handwerklichen, geistigen, intellektuellen Fähigkeiten. Ja, richtig. In denen nämlich nicht nur einfach irgendwas eingebaut werden muss nach Plan, man muss nämlich auch relativ gefühlvoll an manchen Stellen Kabel verlegen können. Oder Stahlplatten aus dem Auto schneiden. Stahlplatten auch ausschneiden sowieso, das ist ja eine Tätigkeit, da freut sich ja jeder Handwerker, dass er das mal machen kann. Nein, es ist nicht nur das, es müssen Gummiringe auf eingeseifte Kabel geschoben werden und mehrfach umgestülpt werden. Es muss kreativ gearbeitet werden, es müssen Kabel verlängert und verkürzt werden, obwohl es gar nicht so vorgesehen war. Man muss alles mehrfach durchprüfen, man muss ein vertieftes Verständnis von Elektronik haben. Ja, aber jetzt mach den Hörern doch mal bitte keine Angst. Wir sind ja der Vollwissen-Podcast und wir wollen ja vollständiges Wissen vermitteln, und ich möchte, dass ja jeder Hörer nach dem Podcast dazu in der Lage ist, eine Anhängerkupplung selbstständig einzubauen. Kann ich und gleich sagen, das ist unmöglich, weil das kann einfach nicht jeder. Das kann jeder, der das unbedingt will. Natürlich, man könnte sich das als Ziel setzen und sagen, 2017 will ich so weit sein, dass ich das selbstständig einbauen kann, als Beispiel. Also, wir sollten vielleicht mal ein bisschen anfangen zu erklären, wie das überhaupt funktioniert. Also, es ist so, und das ist fast bei jedem Fahrzeugmodell so, dass man eine Anhängerkupplung dann doch mehr oder weniger einfach nachrüsten kann, auch wenn werkseitig das nicht unbedingt vorgesehen ist. Grundsätzlich ist es bei allen Fahrzeugen so, dass man dazu die Heckschussstange abnehmen muss. Das ist meistens mit entweder ein paar Schrauben oder so ein paar Plastikclips-Verbindern, die, wenn man sie falsch abmacht, auch mal abbrechen können. Muss man vorher mal bei YouTube gucken. Abgemacht werden. Manchmal sind da noch so versteckte Hindernisse drin, wie zum Beispiel, dass man die Heckscheinwerfer vorher abnehmen muss, bevor man die Stoßstange abschrauben kann. Das sind alles so kleine Sachen, die einem das möglichst schwer machen soll, da irgendwo selber ranzukommen. Das hat keinen tiefer gehenden Sinn. Das ist einfach nur, um die Leute zu ärgern. Ja, wenn man die Stoßstange, die ja meistens aus so einem schön lackierten Plastik ist, erstmal abgenommen hat, dann sollte man die auf einen möglichst weichen Untergrund, wie zum Beispiel Rasen, legen, damit die nicht zerkratzt. Und dann befindet sich hinter jeder Stoßstange so ein komischer Blechstahlbügel. Das ist eigentlich die echte Stoßstange. Das Plastikding ist zum schönen Aussehen, und darunter ist eben dieser Blechstahlbügel, und der ist wirklich dazu da, Stöße abzufangen. Das heißt, wenn einem einer hinten reinfährt, da irgendwie ein bisschen für zu sorgen, dass sich nicht der ganze Kofferraum sofort verzieht. Und es ist grundsätzlich so, dass dieser Bügel abgeschraubt wird, und dann auch entsorgt werden kann. Den braucht man nicht mehr, weil die Stoßstange, die ist an einem Bügel montiert, der so ähnlich ist wie das alte Ding, den man da weggeschmissen hat, nur viel, viel, viel stabiler. Das heißt, der neue Bügel hat die Funktion einmal des Aufprallschutzes hinten und zusätzlich ist es der Träger für die Anhängerkupplung. Schön. Es gibt ja 13-polig und 17-polig. Das ist ja 7- und 13-polig. Ja, 7- und 13-polig, richtig. Ich habe eine 13-polige. Richtig. Genau, das ist das Neuere vermutlich. Ganz genau. Mit jeder Generation werden es wahrscheinlich mehr Pole. Ja. Es gibt ja auch 2 Pole in petto. Ja, richtig, da sind noch ein paar Reservedinger drauf, genau. Also es ist so, dass viele Jahre lang dieser 7-polige Anschluss Standard war und der hat eben dafür ausgereicht, Fahrlicht, Bremslicht, Blinker rechts, links und ich glaube sogar noch die Nebelschlussleuchte zu versorgen. Und Rückfahrlicht war aber, glaube ich, schon nicht mehr mit drin. Und jetzt ist es so, dass die Anhänger, die man ziehen möchte, auch komplexer, umfangreicher geworden sind. Das heißt, zum einen ist Rückfahrlicht vorgeschrieben. Das heißt, auch bei Anhängern, die jetzt heute zugelassen werden, muss das vorhanden sein. Und das ist durch die 7-polige schon gar nicht mehr zu speisen. Und dann gibt es ja noch Anhänger mit Sonderfunktionen, wie zum Beispiel, sag ich mal, einen Wohnwagen, wo man vielleicht, wenn man damit irgendwo angehalten hat, drin gern auch mal das Licht anmachen möchte. Oder wo man möchte, dass während der Fahrt auch der Kühlschrank funktioniert und die Sachen schön kalt hält. Oder zum Beispiel so ein Pferdeanhänger, wo man vielleicht möchte, dass die Pferde bei der Fahrt irgendwie so ein bisschen Licht haben, so eine Lampe anknipsen kann. Das sind eben Sonderfunktionen, die einfach erforderlich gemacht haben, dass man mehr Pole hat. Und da gibt es heute diesen 13-poligen Stecker und von den 13-poligen Polen sind aber nicht alle belegt. Da sind es immer noch so, ich glaube, 2 oder 3 sogar. Die sind einfach leer für zukünftige Funktionen. Also entweder legt man sich da irgendwas selber hin, was man braucht, oder wer weiß, vielleicht ist das in 2 Jahren dafür da, um Internet in Anhänger zu bringen. Keine Ahnung. Okay, also man könnte ja auch grob sagen, jemand, der wirklich nur Metallabfälle, Holzspäne, Pellets, Futtermittel und so weiter fährt, schütt gut. Ja. Der kann sich einfach einen 7-poligen Anschluss holen, wenn es günstiger ist. Ist es aber meistens nicht. Genau. Und wenn er einen alten Anhänger hat. Wenn er nämlich vorhat, einen modernen Anhänger zu fahren, dann braucht er auf jeden Fall auch einen 13-poligen. Okay, also wer auf Nummer sicher geht, vielleicht einen Wohnanhänger fahren will. Immer 13. Und ja, mal ein bisschen Schutt. Nur ist auch cooler. Pellets, ja, ist auch cooler. Der holt sich einen 13-poligen. Richtig. Ist cooler, kostet eigentlich das gleiche mittlerweile, glaube ich. Genau. Vielleicht 10 Euro mehr. Insgesamt möchte ich mal kurz sagen, ich habe mich da mal ein bisschen auf dem Markt natürlich vorher kundig gemacht und man kommt für einen nicht kleinen Wagen mit 250 Euro auf jeden Fall hin. Locker. Für eigentlich nahezu alle Modelle, außer so ein paar Exoten, da muss man speziell gucken. Aber da will man ja vermutlich wirklich keine haben. Wenn man jetzt einen Oldtimer hat, dann ist ja das Letzte, was man möchte, eine nicht serienmäßige Anhängerkupplung. Aber das haben wir dahingestellt, du würdest wahrscheinlich trotzdem eine dran machen. Ich würde an jedes Fahrzeug eine anbauen. An jedes Was vielleicht mal wichtig ist zum Preis von den Anhängerkupplungen. Es ist grundsätzlich so, dass der Preis ansteigt mit dem Gewicht, was die Anhängerkupplung später ziehen kann. Also es ist so ein Kleinwagen, der irgendwie gerade mal eine knappe Tonne ziehen kann. Da kostet eine Anhängerkupplung komplett mit allem drum und dran irgendwie zwischen 100 und 120 Euro. Und bei einem Fahrzeug, was ein bisschen größer ist, vielleicht schon knapp 2 Tonnen ziehen kann, da kostet sie halt 200 Euro oder so. Das macht aber auch Sinn. Das Material ist einfach, ist viel mehr Material dran. Ist halt einfach, muss stabiler sein, muss mehr aushalten. Insofern, der Preis ist dann schon gerechtfertigt. Ja, und dann gibt es ja die 2 Sorten, die starren und die abnehmbaren. Genau, also ich kann dazu nochmal sagen, die starren Kupplungen haben eben den Vorteil, dass sie starr sind, die können nicht abgenommen werden, die können nicht geklaut werden und die sind halt immer da, das heißt, die kann man sofort immer benutzen. Es gibt einige Leute, die finden das optisch nicht ansprechend, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber für solche Leute oder Leute, die Schwierigkeiten haben mit dem Einparken, gibt es abnehmbare Anhängerkupplungen. Das bedeutet, dass man die relativ einfach mit so einem Verschluss hinten dran und dann auch wieder abmachen kann. Man kann nur den Stutzen abnehmen, man hat trotzdem noch allen möglichen Beirat hinten dran. Ja. Steckdose, also eine Halterung. Die Steckdose ist hinterher meistens weiter sichtbar und bei meisten Modellen kann man dann auch sehen, wo man diesen Haken, wollte ich schon sagen, da reinstecken muss. Aber es ist natürlich wesentlich weniger zu sehen. Und das Ding legt man dann hinten in den Kofferraum rein. Was wichtig ist, ist eine rechtliche Sache. Wer eine abnehmbare Anhängerkupplung hat, der muss die auch immer abnehmen, wenn er sie nicht benutzt. Dann ist es zum Beispiel so, wenn ein Fußgänger zum Beispiel zwischen Autos durchgeht und darüber stolpert, kann es eben passieren, dass man eine Teilschuld kriegt, weil man dazu verpflichtet ist, Unfälle zu verhüten und nichts irgendwo rum abstehen zu lassen vom Auto, was nicht abstehen muss. Genauso, wenn hinten einer reinfährt, ist es immer besser, wenn man das Ding auch wirklich auch abmacht. Das ist halt so ein kleiner Nachteil bei der Abnehmbaren, dass man sie halt auch abnehmen muss. Für die Hausfrau, die jetzt natürlich nicht so häufig den Schrott fährt, kann man auch natürlich sagen, gut, wenn die das einmal im Jahr macht, dann ist das auch nicht zu viel verlangt, das mal hinten dran zu machen und dann wieder abzumachen. Mhm. Gut. Es gibt ja diesen Schein, den man sich vorne ins Handschuhfach legt. Ist das eine TÜV-Prüfbescheinigung oder was ist ja, das? Ja, wichtiges Thema. Also früher war das so, dass man grundsätzlich mal jede Ankupplung eintragen lassen musste beim TÜV, hinfahren musste, hier haben die das alles durchgeprüft und so weiter und so fort. Das ist heute nicht mehr so. Bei Ankupplungen, die dieses CE-Prüfzeichen drauf haben, ist das nicht mehr erforderlich. Und da reicht es heutzutage aus, bei den meisten Modellen, wenn man die Einbauanleitung zum Bordbuch vom Fahrzeug einfach mit dazu packt und die geht praktisch als TÜV-Bescheinigung. Gut, und hinten kommt noch ein Aufkleber rein, da steht was die drauf? Stützlast, genau. Man klebt sich hinten einen kleinen Aufkleber in den Kofferraum, da steht dann drauf, wie viel darf ich eigentlich Stützlast das Ding belasten und genau, da muss ein Aufkleber angebracht werden. Ja, nochmal zu dem Einbau. Es ist eben so, haben wir schon drüber gesprochen, dass man diesen Stahlbügel abnimmt und dann also diesen Aufprallschutz hinten abnimmt und dann den neuen Bügel, an dem auch die Ankupplung dran ist, einbaut, dann ist es so, dieser neue Bügel, der hat hinten so zwei Rohre dran, die ins Fahrzeug geschoben werden. Im Fahrzeug sind zwei etwas größere Rohre, wo das ziemlich genau reinpasst. Also es ist quasi ein U, was man da einführt. Ja, und genau. Da möchte ich auch mal kurz sagen, das ist nicht immer ganz leicht einzubringen. Da könnte man fast sagen, das ist gut, das rein zu prügeln. Wenn die Löcher okay vorgesägt sind, kann man dagegen treten mit zwei Personen und dann sitzt es richtig, aber dafür muss natürlich alles so vorbereitet sein, dass am Ende die Schrauben auch genau passen, weil sonst hat man da einen Bügel halb drin verschränkt drinstecken, den man vielleicht wieder rausfräsen muss. Ja, also es gibt Autos, bei denen ist das sehr einfach, hinten eine Ankupplung reinzuschieben, weil die Rohre offen sind, da kann man die einfach reinschieben. Das ist zum Beispiel bei einem Corsa C der Fall. Dann gibt es andere Fahrzeuge, bei denen, ich glaube, das ist werkseitig einfach so gemacht, um die Leute auch ein bisschen zu ärgern. Zum Beispiel bei Mazda 6 ist es so, dass die Löcher einfach, dass so kleine Stahlplatten draufgeschweißt sind und man die erstmal ausschneiden muss. Mhm. Da muss man eben richtig im Chassis da hinten, ich glaube, 60 mal oder 65 mal 80 ausschneiden. Und hinter der ersten Stahlplatte, die das Rohr verdeckt, ist noch eine zweite. Und die muss man erstmal wegbohren. Also wir haben das zum Beispiel so gemacht, dass wir viele kleine Löcher gebohrt haben und dann die Stege zwischen den Löchern einfach mit einer Trennscheibe entfernt haben. Das hat ganz gut funktioniert. Und wenn die Löcher dann frei sind hinten für die Rohre, dann kann man das Gestell einfach reinschieben. Prügeln. Und oder genau, ein kleiner Tritt noch hinterher. Und dann muss das festgebolzt werden. Das ist dann so, dass bei einigen Fahrzeugen sind schon Löcher im Boden vom Kofferraum, durch die man dann einfach Bolzen schiebt, die dann durch den Boden vom Kofferraum durch die Rohre von der Ankupplung geht bis unters Fahrzeug und dann da verschraubt werden. Bei einigen Modellen ist auch so, dass die Löcher noch nicht da sind, aber häufig ist es so, dass die Stellen, an denen man die Löcher bohren muss, schon markiert sind. Das heißt, das sind so kleine Einkerbungen, da weiß man ganz genau, wo man bohren muss. Da braucht man nichts messen, da kann man sich nicht vermessen, da kann man sich nicht verbohren. Das passt. Das ist richtig gut. Und kleiner Lob an die Autohersteller, da haben die dann meistens eben schon mitgedacht, dass man sich da wirklich nicht vertun kann. Das ist eine tolle Sache. Und häufig ist es so, dass zur Versteifung oben auf dem Boden vom Kofferraum dann, bevor die Bolzen reingeschoben werden, nochmal so Stahlplatten aufgelegt werden, die einfach das Ganze nochmal so ein bisschen versteifen. Gut, also reinkloppen, verbolzen, dann ist das Grundgerüst drin und dann kommt der E-Satz. Ja. Und der E-Satz ist nach meiner Erfahrung ein Kabelgebinde, was die in der Menge und in der Komplexität die Fahrzeuge bis 2000 bei weitem übersteigt. Das ist ein riesiger Satz an Kabeln, die an vielen Stellen offen sind und genau. Da kommen dann wieder Anschlüsse und dann kommt doch nochmal eine andere Farbe und es ist komplex. Da muss man wissen, was man da macht, wie man das verlegt. Das muss effizient da drin liegen und passt auch dennoch dann nicht. Und muss auch dann noch an einigen Stellen erweitert oder verkürzt werden. Das ist teilweise aber auch eine ästhetische Frage. Wo bringe ich das unter? Wie mache ich das, dass es nicht klappert am Ende? Richtig. Man will es ja nicht sehen. Man will ja auch nicht das im Kofferraum irgendwie frei liegen haben. Wer will das schon? Nein, ganz genau. Also das ist eben so, es gibt für einige Fahrzeuge gibt es keine spezifischen vorgefertigten E-Sätze, da nimmt man dann so einen Universalsatz. Das ist dann eigentlich nichts anderes als die Steckdose unten für die Anhängerkupplung mit so einem Kabelbaum, der ins Fahrzeug führt und dann offenen Kabelenden, die man hinten an den vorhandenen Kabeln für die Rückleuchten des Fahrzeugs anschließt. Bei einigen Fahrzeugen ist es aber so, dass es wesentlich einfacher ist. Das heißt, das ist nicht nur einfach ein Kabelbaum, sondern da sind schon die entsprechenden Anschlüsse dran, die man dann hinten nur noch bei den Rücklichtern des Fahrzeugs aufstecken muss. Das ist sehr einfach. Wenn man das erstmal sieht, sieht das ganze Kabelding aus wie ein großer Kabelobstsalat. Aber wenn man sich das erstmal zurechtgelegt hat, dann macht das schon alles Sinn. Der eine Teil vom Kabelbaum kommt hinten rechts ans Heck zu den Leuchten, der andere Teil hinten links an die Leuchten. Und dann gegebenenfalls muss man noch irgendwie suchen, dass man irgendwo einen Dauerplus findet und irgendwas findet, wo die Rückleuchten das Rückfahrlicht ist. Aber dann geht das schon. Und das ist auch relativ einfach und gut beschrieben, da kann man nichts verkehrt machen, da kann man sich auch keinen Stromschlag holen, das funktioniert. Aber dennoch sollte man halt wirklich hier nichts vergessen, muss alles sauber anschließen, dass es auch wirklich sitzt. Ja. Weil, wenn das Auto zu ist, dann hat, glaube ich, keiner Lust, das alles wieder aufzumachen. Ganz genau. Fehler findest du nicht ohne weiteres wieder, weil du die Kabel bis vorne zur Batterie verlegst. Ja. Bestenfalls, ne? Ja, kommt. Es gibt auch Modelle, das ist viel, viel leichter. Ja, genau. Und das ist auch so, es muss so eine, das prüft auch der TÜV, wenn man einfach so zum TÜV fährt, auch ohne das Ding abnehmen zu lassen. Wenn die das sehen, prüfen die das, ob man ein Warnsystem hat, was darauf hinweist, dass die Blinker kaputt sind. Und das kennt man einfach vom eigenen Auto, wenn irgendwo eine Blinkerbirne kaputt ist, dann blinkt das ganz, ganz schnell. Dann weiß man zwar nicht, wo ist das kaputt, aber man weiß, es ist kaputt, man guckt mal nach. Und dieses System, was durch die Erhöhung der Blinkfrequenz darauf hinweist, das muss eben auch für den Anhänger vorhanden sein. Das heißt, wenn am Anhänger irgendwie der Blinker kaputt ist, dann fängt es auch ganz schnell an zu blinken, damit man darauf hingewiesen wird, Achtung, Blinkerbirne tauschen. Und dafür ist es meistens erforderlich, das ist in den E-Sätzen immer schon mit dran, ist hinten noch so ein kleines Relais mit dran, was dann in das Autosystem mit einspeist, Achtung, hier ist irgendwas kaputt. Und aber das ist bei dem modernen E-Satz mit dem CE-Prüfzeichen immer schon dabei, ist also gar kein Problem. Gut, also ich freue mich dann jetzt über meine erste Probefahrt. Ja. Beim Anhänger, ich werde mal ein bisschen Shitgut fahren. Ja, also Anhänger sind wirklich eine sinnvolle Sache. Ich finde, das muss man auch einfach mal sagen, in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Autos, die wir hier in unserem Land fahren, für uns auch viel zu groß sind. Man fährt 5 leere Plätze meistens durch die Gegend oder 4 und das Ding hat viel zu viel PS, viel zu viel schwer und so weiter und so fort. Und mir macht es eigentlich immer Spaß, mit einem Auto wirklich auch Dinge zu bewegen, wo es auch wirklich Sinn macht, ein Auto für zu haben. Und mit Anhängerkupplung kann man natürlich das nochmal sehr, sehr viel erweitern und das macht schon Sinn. Okay, dann danke ich dir. Ja, sehr gerne.